ganze Hosenscheiße und seine Furzerei. Tja, der Doktor meinte, das sei ganz normal. Er schluckt zu viel Luft. Das war noch erwachsen. Das wäre ja grauenvoll. Das ist vielleicht erwachsen, nicht vielleicht am Blut. Der kleine Mord. Das war Rüchse. Man könnte, kann oder sollte es nicht können, gönne es die halt irgendwann, was bewirkt das dann? Na, den Rush zu haben, die Zeit in die Kapsel einzufahren, gesperrt, schlagen zu wollen, wie Pulmol gegen Reizhusten, Penner, Zitat, Dr. Robotnik beim Kleinkunst verbrennen. Zieh mit den Wölfen im Schaus die Knolle oder ziehen, packen, klöschen Wolle. What the fuck, denn du packst in den Nurgarten zugestürzt wie etwas. Mit den irre Schaffen gestürzten Scheren, Hände nur, dass du Friseurin heißt und die Öde kämpfst, Schärper, allzu schwöre. Zu deinen Aluhutträgern in Camouflage und Nachtwäsche. Echte Rappers im Probe trinken Wodka aus dem Pappbecher. So Fufuhre, wenn das Herz rast, mathematischen Formeln fast schon märchenhaft. Es war einmal in einem Land vor den akrobatischen Stunts oder mit Hilfe fortfahren mit dem marokkanischen Skunk. Findest du ihn merkbar, dich in einem Kerker als Wärter oder über den Berg als Schärper? Zieh Sternschnuppen an wie die Erdschwerkraft, rauche Shisha und rezitiere Xerxes und Phalanx. 99,9% der ehrlichsten Homes sind perverse Personen, halte Schritt wie eine Pop-Ikone, das ist bisher kein Shit, ich verwende den Pitch nicht, man, trotzdem. Tokotronik, verklagen mich die Chipmunks, diese Vollidioten. In die letzte, in die allerletzte Instanz. Das wär ja grauenvoll. Mein Gewissen lebt im Wigwam, mit nem Kopfschmuck und Pfeife und das Einzigste, was die Cops ihm vorweisen können, was die Sheriffs im Holzhammer klopfenden Obst vorzeigen. Zu Kerkerhaft ist ein Verstoß gegen das Gesetz der Schwerkraft. Ich gestehe, die Physik zu verändern, ein gebackener Igel ist weniger als ein typischer Zentner. Versteht ihr, wenn es nicht etabliert in dem Tafelwerk? Teile meinen Schatz auf Instagram, let in burn and fire, jerk bro, Kilogramm. Habe nirgends Rinderwahn, aber irgendwie ist die Flux weg, wie der Fusel eines Flux, Spech, check who's weg. Na die Zeit, die du verschwendet hast, rough. Neck. Useless, Huckleberry Finn, alles andere kommt wieder, Boomerangs und das Känguru von Marc-Uwe Kling sitzt auf meiner Schulter, sag du es, spring sonst, trinkt es, stinkt es, strickt es, Kafka-esk auf der anderen Seite, Muffin Luther King and says, I have a beam, Jim. Bonnie, wieder Diskussionen über du hast recht, eingefleischte Meinungsmache, Zahnbürste versus Tomate, was schicht Vergangenheit, wie der Sand nach einer Welle an einem einsamen Sandstrand und vorbei, kennst du bittere Pillen, bittere Lieder, wenn der Kiefer sich ausklängt, hängst du Maul auf den Pfeil, denn ich hab die tausenden Styles. I put my lifetime in between the paper's lines. Fuck your life. Tausende Styles wie Diamant im Glanz, Madame Tussauds Sammlung oder ein Samurai-Facettenreich. Meine Styles sind um Backe in einem Crocodile-Teich. Eure Lines sind so leid, dass selbst ein Cherokee weint. Ja, der Weiße mein Style, der da scheiß auf die Quali, Mann. Das hier wird Taliban. Immer wieder Tarotkarten einer alten weißen Frau. Sie tauscht Weisheit entgegen Flaschen von meinem Kerzenschein ein. Sie flischt mir bei, ich soll da loslassen können, soll die Floß machen können. Schalte Maul auf den Pfeil wie eine Zuhandlung. Bin am Preise vergleichen im Kaufland bei dem Brotkasten. Nein, ich schmelze Polkappen und der Pelz verschafft mir meine Hochachtung inklusive Asche. Ich bin so monogam wie ein Goku-Gadget inklusive der Tasche. Erlaube euch das Purschatme, weil ein zweiter blauer Planet in meinem Baumarktabteil steht. Hey, braucht ihr keine Furchtstapeln, denn das Baby kommt mit dem Mike aus der Fruchtblase und schreit nach Kondomen. Neugeborener Schmerz, etwas kurz abweg von dem Leben loszulassen. Von oben kommt ein Geldschein geflogen, das Baby schwimmt ihm nach ins Nirvana. Alles Gute zum Jahrestag, ey. Du bist ein Stierkind, du hast es nicht einfach mit all dem Talent und der Zeit und all dem Talent und der Zeit soweit. Hosenscheiß an seiner Furzerei. Tja, der Doktor meinte, das sei ganz normal. Er schluckt zu viel Luft. Das haben auch Erwachsene. Das wäre ja grauenvoll. Die Tarotkarten verbrennen in einer Landschaft aus Sandfels. Stein blickt auf und ist mit sich selbst anheim. Selbst allein mit den Leichen im Keller. Ihm bleibt kein reines Gewissen, aber fucking Fleisch auf dem Teller. Zwickmühle des Wissens. Geh auf einen Stuhl. Ich hab auf Stühle geschissen, auf denen Klügere sitzen. Meine neugierigen Hände probieren es heute zu strangulieren. Mit allem, was mir einfach, zweifach, dreifach zufällt. Ministry Gehirn kommuniziert mit sich. Selbstverständigung in Brutkästen. Ich stehe herum. Diese Hände gebändig, angestrengt in der Dämmerung. Unter gelben Lichter. Straßenlaterne, die Gedanken haben hinterfragen gelernt, hinter den Fragen gelernt, diesen Text einzutippen, der in Windungen hängt. Doch das Gefühl ist weg, hat seinen Zustand verschleiert, verdrängt oder verändert. Ich denke zu angestrengt, wie verwurzelt in der Enge. Gehe weiter Richtung Unendlichkeit. Richtung Unendlichkeit. Ja, das blutende Fleisch bleibt zugeteilt wie eine Gewitterzelle. Ich splitte es zu Bluten im Ungleichen. Splitterregen, es regnet Wuts auf schlechte Ura-Studenten, ich splitter Doom auf Ripper, Gegner, Smoke und Moods im Gerippe-Regen. In den Wuts um den Geo-Ketchup say singing. This is Mr. Rain. This is Mr. Rain. lifetime in between the paper's lines. Fuck your life. Reise mich los, hey! Auf dem Gehweg des Ride, mit dem Gefühl, meine Zeit zu verschwenden. Nein, mit dem Gefühl des Menschseins zu Händen von Veronika Fleischer. Zeit zu erkennen in drei Formeln. Jonglier ich damit und schreibe die Worte, die drei magischen Worte. Meine drei Dämonen auf Zeit, yeah. An einem einsamen Ort, yeah. 2, 4, 6, hinterlasse meinen Tag in Kranitstein, Grabstein oder in Bonkless unter die Haut deiner wunderschönen Frau. Eintätowiert, gemeißelt oder graviert, geätztes. 2, 4, 6. Für meinen Protest, yeah. Holt euch den Rest. Gibt's kostenlos jetzt, ey. Alles hier, schenkt's euch. Tschüss. Zu Weihnachten, ja. Ich bin zwar kein Nikolaus, aber das geht aufs Haus. Yeah. Gönnt's euch. Immer wieder, ey. Man sollte es sich gönnen. Man könnte, kann oder sollte es sich gönnen, gönne sie halt irgendwann. Was bewirkt es dann? Na, den Rush zu haben, die Zeit in die Kapsel einzufangen, sperren, schlagen zu wollen, wie Pulmul gegen Reizhusten. Penner, Zitat Dr. Robotnik, beim Kleinkunst verbrennen sie mit den Wölfen Schafspelzknolle oder ziehen, packen Knöllchen. Well, what the fuck, denn du packst in den Mürgarten so gestört, wie Edward mit den irre scharfen, gestörten Scherenhänden, nur dass du Friseurin heißt und die öde Camps Sherpa. Also schwöre zu deinen Aluhutträgern in Camouflage nach Wäsche. Echte Rappers sind broke, trinken Wodka aus dem Pappbecher. Trinken Wodka aus dem Pappbecher. Ziemlich broke mit Terrence Hill und Bart Spencer. Yeah. Scheiß an seiner Fotzerei. Tja, der Doktor meinte, das sei ganz normal. Er schluckt zu viel Luft. Das haben noch Erwachsene. Das wäre ja grauenvoll. Das klingt recht erwachsen, liegt vielleicht am Klolauf. Der Kleine braucht vielleicht einmal Nahrung. Und, Geben wir ein paar Whisky, dann ist er wieder in Ordnung. Oh, vielen Dank. Allerherzlichsten Dank. Wenn jeder so edelmütig wäre wie Sie, dann würden wir im Paradies leben. Und der kleine Hosenscheißer wäre Alkoholiker. Mhm.